بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung wieder zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er uns von seiner Barmherzigkeit etwas schenkt, sodass wir seine Verse verstehen und seine Verse verinnerlichen und dass wir nach dem handeln, was wir in den Versen erfahren. Denn er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Nachdem wir die ersten Verse von Surat al-Baqarah gelesen haben, von der zweiten Sura im Koran, und nachdem wir erklärt haben, worauf die Verse hinweisen, wissen wir nun, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen in fünf Verse beschrieben hat, in den ersten fünf Versen. Danach hat er zwei Verse herabgesandt, indem er die Ungläubigen beschreibt, einige Eigenschaften über sie. Und danach hat er 12 Verse oder 13 Verse herabgesandt, in denen er die Heuchler beschreibt. Und die Heuchler, gemeint ist hiermit die große Heuchelei, das heißt diejenigen Menschen, die unter den Muslimen leben und nach außen hin sich als Muslime bekennen und in Wirklichkeit ihrem Herzen Unglaube ist. Und das ist die dritte Kategorie, von denen Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet. Und wir wollen heute, inshallah, die Verse 17 bis 20 behandeln, in denen es heißt in der ungefähren Übersetzung, die deutsche Sprache: Ihr Gleichnis ist das jemandes, der ein Feuer anzündet. Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nicht. Taub, stumm und blind, so werden sie nicht umkehren. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternis, Donner und Blitz. Sie stecken die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht weg oder Augenlicht fort. Jedes Mal, wenn er ihnen Helligkeit verbreitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah wollte, nehme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die Macht. Diese Verse wollen wir uns heute anschauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns hier zwei Gleichnisse. Einmal ein feuriges Gleichnis, in dem Feuer erwähnt wird, und einmal ein Gleichnis, in dem Wasser erwähnt wird. Das feurige Gleichnis ist ein Gleichnis für diejenigen Menschen von den Kindern Adams, bei denen Allah durch sein Allwissen weiß, dass sie niemals glauben werden. Weil er weiß, dass sie niemals als Muslime sterben werden. Und das zweite Gleichnis hat er für diejenigen gegeben, für diejenigen, für die man hofft, dass sie vielleicht irgendwann mal den Weg finden zu Gott und natürlich zu seiner Religion. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns im Koran viele Gleichnisse, und die Gleichnisse sind dafür da, damit wir besser verstehen. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pflegte Gleichnisse zu prägen, auf dass wir darüber nachdenken. Denn der Sinn des Koran ist, dass wir, wenn wir ihn lesen, über ihn nachdenken. Und wenn man Gleichnisse einfach so liest, wie ich es gerade eben gelesen habe, versteht man nicht viel. Man versteht es vielleicht, wenn man es 50 Mal gelesen hat oder 100 Mal, oder wenn man darüber nachdenkt, über diese einzelnen Verse. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns jetzt und beschreibt uns jetzt die Heuchler in einem Gleichnis. Und er sagt Folgendes. Er sagt uns, ich gebe das jetzt in meinen Worten wieder: Das Gleichnis der Heuchler ist wie folgt. Menschen, die sich in ihrer Wüste, in einer Wüste, in einem weiten Feld verirrt haben, sind auf diesem 1, 2, 3 Menschen. Weit und breit sehen sie keine Grenzen. Ihr wisst, wenn man in der Wüste ist, sieht man keine Grenzen. Und was tun sie jetzt, um wieder rauszukommen, was zu sehen? Sie nehmen Holz und zünden sich ein Feuer an. Und dann sagt Allah, sobald die Umgebung, in der sie sind, erhellt worden ist, nimmt Allah ihr Licht weg, sodass sie nicht mehr sehen. Und was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass sie in dieser Umgebung durch das Licht, was sie anzünden, den Pfad finden wollen. Sie wollen wissen, wie sie laufen in dieser Wüste. um wieder rauszukommen. Dieses Feuer, das sie anzünden, das Licht, was ihnen gespendet wird, ist von sehr kurzer Dauer. Warum? Weil es wird ihnen nicht nutzen. Dieses Licht der Rechtleitung, dieses Licht des Glaubens, das Licht des Islams, nutzt ihnen nicht viel. Denn sobald die Umgebung erhellt ist und sie sehen können, nimmt Allah ihr Augenlicht weg. Und sie sehen nicht mehr. Das heißt, obwohl die Rechtleitung und das Licht vorhanden ist, nutzt es ihnen überhaupt nichts. Und dann lässt er sie in Finsternissen zurück. Doch, also, wie lange dauert es, bis das Licht, wie lange dauert es, bis eine Umgebung erhellt ist? Das sind weniger als Augenblicke, bis das Licht sich ausgebreitet hat. Von so kurzer Dauer ist das Leben eines Heuchlers in diesem Leben und auch eines jeden Nichtmuslims in diesem Leben, weil das Jenseits ist ewig. Das heißt, diese kurze Zeitspanne, die man lebt, 60, 70 Jahre oder 80 oder meinetwegen 100 Jahre, ist im Vergleich zur Unendlichkeit gar nichts. Ist im Vergleich zur Unendlichkeit nicht vergleichbar. Sobald das Licht die Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihnen das Licht wieder weg und sie sind in Finsternissen. Und dann sagt er, nicht nur, dass sie nicht sehen, sie sind blind, sie sehen nicht, er nimmt ihr Licht weg, sondern auch noch summun bukmun umyun, sie sind taub, stumm und blind. Sie sehen nicht, das heißt, sie können durch das Licht nicht den Weg herausfinden. Und wenn sie nicht sehen, können sie sich auch nicht an den Sternen orientieren. Denn ein Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala eine Weisheit hinter der Schöpfung der Sterne oder die in Wirklichkeit Sonnen sind, ist, dass wir bei Nacht den Weg finden. Wenn wir aber kein Augenlicht mehr haben, nutzen uns diese Sterne gar nichts mehr. Und das Feuer, das wir angezündet haben, nutzt uns auch nichts mehr. Das ist das Erste. Aber sie sind nicht nur blind, sondern sie sind auch taub. Taub, sie hören nicht. Wenn jemand sie rufen würde und ihnen sagen würde, ihr müsst gerade ausgehen, um aus dieser Wüste wieder rauszukommen, können sie nicht hören. Sie sind verirrt. Und sie sind auch noch stumm. Wenn sie jemanden fragen wollten nach dem Weg, wie sie aus dieser Finsternis hinauskommen wollen, können sie nicht einmal sich ausdrücken. Sie können nicht einmal ihre Zunge benutzen, um zu fragen. Und das ist ein, wenn man sich das einmal vorstellt, selbst in so einer Situation zu sein, ist ein schreckliches Beispiel. Es ist einfach, es gibt keine schrecklichere Situation für einen Menschen, als taub, stumm und blind zu sein. Wie kommuniziert er mit den Menschen? Er kann nur noch fühlen, sonst gar nichts mehr. Das ist das Gleichnis, das Allah subhanahu wa ta'ala den Heuchlern gibt und allen Menschen, die eben als Nichtmuslime sterben. Wo er weiß. Und wir haben gesagt, warum hat Allah diese Verse seinem Propheten Muhammad s.a.w. offenbart? Weil der Prophet s.a.w. war so danach bestrebt und so angespornt, er wollte, dass alle Menschen in seiner Umgebung glauben. Er wollte dieses Gute für alle Menschen haben. Dass sie alle ins Paradies kommen. Das war sein Wunsch. Aber Allah hat ihm eben mitgeteilt am Anfang des Baqarah, dass es eben manche Menschen gibt, bei denen es gleichgültig, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Und Allah hat nämlich ihre Herzen schon versiegelt. Und diejenigen, deren Herzen schon versiegelt worden sind, das sind Dinge, die nicht mehr nachdenken. Wenn du sie warnst, dann können sie ihre Ohren nicht mehr benutzen. Sie haben schon zu viel Unheil gehört, sie haben den Unglauben durch ihre Ohren aufgenommen und hat sich in ihren Herzen manifestiert. Und genauso ihre Augen, sie haben schon zu viel Unheil gesehen, sodass ihre Augen die Wahrheit nicht mehr sieht. Menschen, es gibt genug Menschen, die sehen die Schöpfung, bezeichnen sie als Natur. Sie sehen Vögel und so weiter und so weiter, aber sie erkennen nicht, dass ein Vogel einen Schöpfer hat. Das sehen sie nicht. Das ist Blindheit. Aus der Sicht von Allah subhanahu wa ta'ala ist das Blindheit, wenn man das nicht erkennt. Das ist in einem Hadith Qudsi, in einem heiligen Hadith heißt es, der Hadith Qudsi ist eben eine Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah gesagt hat, aber nicht im Koran aufgenommen ist. Und da heißt es, Yabna Adam, laqad khalaqtu kulla shay'in min ajlik, wa khalaqtuka min ajli. O Sohn Adams, ich habe alles erschaffen für dich. Alles, was ich habe ich für dich erschaffen und ich habe dich für mich erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch im Koran erwähnt, dass er, was in dem Himmel und der Erde ist, hat er für uns dienstbar gemacht. Wir können es benutzen. Die Tiere, wir haben Gewalt über sie. Die Fische, wir können über sie, die Pflanzen und so weiter, das Land können wir bebauen, wir können, wie sagt man, Löcher in Berge bauen, raushauen, ja, und so weiter und so weiter. Allah hat uns diese Sachen dienstbar gemacht. Wir müssen nur das Wissen, das nötige Wissen uns dazu aneignen, die Erfahrung sammeln, dann haben wir diese Erde unter unserer Kontrolle. Und das hat er alles getan für uns. Und dann hat er eben gesagt, und dich, O Sohn Adams, habe ich für mich erschaffen. Das heißt, damit du mir dienst, damit du mir mich anbetest. Hat Allah einen Nutzen von dieser Anbetung? Nein, gar keinen Nutzen von dieser Anbetung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudsi zu den Menschen, wenn, sinngemäß, wenn alle Menschen das Herz hätten, des gottesfürchtigsten Menschen, den es gibt, so würde es mir gar nichts nutzen. So, das würde es an meinem Reich nichts vermehren. Und genauso umgekehrt, wenn ihr Menschen, alle, das übelste Herz hättet, von dem übelsten Menschen, der unter euch ist, so würde es auch an seiner Erhabenheit gar nichts verringern. Gar nichts. Also im Endeffekt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, er hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen, aber der Nutzen ist für uns. Der Nutzen ist nur für uns, denn er ist gerecht. Er lässt die Menschen, die gute Taten begehen, denen vergilt er es. Und er lässt diejenigen, die böse Taten vergehen, denen vergilt er es auch. Das ist das erste Gleichnis. Und dazu sei noch erwähnt, auf Arabisch Heuchler heißt Munafiq. Das ist als kleine Nebeninformation. Aber im Gericht, im islamischen Gericht, wird ein Richter nicht das Wort Munafiq benutzen. Wenn jemand einem anderen Heuchelei vorwerfen würde, würde er dann nicht Munafiq benutzen. Munafiq ist reserviert für Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Begriff, und für seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wer in Wirklichkeit Munafiq ist und Heuchler ist, wissen wir nicht. Das ist eine Sache des Herzens. Es kann sein, dass Menschen unter uns leben und sterben. Wir dachten, sie sind Muslime, haben sogar Totengebet für sie berichtet und haben sie gewaschen und so weiter und so weiter. Aber sie waren in Wirklichkeit gar keine Muslime. Deswegen sagte Allah, und unter den Menschen gibt es Menschen, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, aber sie glauben nicht. Deswegen ist ein anderer Begriff reserviert für die Richter und für die Menschen, und zwar der Begriff Sindiq. Sindiq, das ist der Begriff, den ein Richter benutzen würde und nicht Heuchler. Denn in Wirklichkeit weiß er es nicht, er kann es nur glauben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so werden sie nicht umkehren, das heißt, so werden sie nicht zum wahren Weg wieder zurückkehren, und das ist eben abgeschlossen. Das heißt, diese Kategorie von Menschen, O Muhammad, gib dir nicht zu viel Mühe. Es gibt Menschen, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Deswegen mach deine Aufgabe, überbringe die Botschaft, aber was danach geschieht, ist nicht mehr deine Aufgabe. Allah leitet recht, du leitest nicht recht. Innaka la tahdi man ahbab. Du leitest nicht recht, wenn du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Das zweite Gleichnis ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oder lesen wir nochmal jetzt die Verse zur Verinnerlichung. Ihr Gleichnis ist das jemandes, der ein Feuer anzündet, nachdem seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und lässt sie in Finsternis zurück. Sie sehen nicht. Taub, stumm und blind, so werden sie nicht umkehren. Das ist das erste Gleichnis. Das zweite Gleichnis, das Allah uns bringt, ist das Gleichnis für diejenigen Menschen, in die man Hoffnung legt, dass sie eines Tages die Wahrheit des Islam erkennen. Und dann sagt er, oder es ist wie ein Gewitterregen, As-Sayyib, oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternis, Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedes Mal, wenn er ihnen Helligkeit verbreitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah wollte, nehme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die Macht. Im Tafsir heißt es, oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht. Gewitterregen sind gemeint, die Verse von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Verse des Koran. Wir wissen, dass die Verse des Koran, der Koran ist nicht auf einmal herabgesandt worden auf seinen Propheten, sondern entweder nach Begebenheit oder eben ohne Ursache. Aber die Verse sind teilweise einzeln oder mehrere zusammen herabgesandt worden und nicht immer vollständige Sura. Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel hintergeht. Die Verse werden offenbart von Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen Engel Jibril auf seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind die Verse, der Regen. Voller Finsternis sind diese Verse. Was ist die Finsternis? Die Prüfungen, die sie enthalten. El-Ibtila, diese Prüfungen für diese Menschen, die sie erreichen wird. Denn die Verse, der Koran, alles was im Koran ist, in drei Teile geteilt, sagen die Fuqaha oder die Ulama, die Mufassirun. Drei Teile. Entweder Allah berichtet über sich selbst. Das ist das Edelste im Koran überhaupt. Allah berichtet über sich selbst. Das zweite ist die Geschichten der früheren Menschen, die geschehen sind. Al-Qasas. Das dritte ist die Gesetze, die für uns gelten. Diese drei Kategorien, und deswegen gilt Surat al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, als ein Drittel des Koran. Das heißt nicht, wenn man es liest, ist wie wenn man ein Drittel des Koran gelesen hat. Sondern das heißt, dass der Wert da drin ist, der deckt den Drittel des Koran ab. Allah spricht in diesen Versen über sich. Das ist ein Drittel des Koran. Voller Finsternis sind diese Ayat, dieser Regen, der herabgesandt wird, diese Prüfungen, denn jeder Vers, denn die Verse, die die Menschen dann betreffen tatsächlich, sind ja, wenn sie Geschichten der früheren sind, die Menschen werden dazu angehalten, darüber nachzudenken. Wenn sie daran angehalten sind, über die Verse nachzudenken, der Geschichten der früheren Menschen, die geschehen sind, unter den Juden und Christen und anderen Völkern, dann ist von ihnen verlangt, automatisch nicht so zu handeln, wie die Menschen damals gehandelt haben. Das heißt, entweder ein Vers weist einen darauf hin, tu das oder tu das nicht. Entweder ein Befehl, tu etwas, oder ein Verbot. Das ist die Gesetzgebung. Das ist das Gesetz. Donner und Blitz beinhaltet es auch, das ist die Angst. Die Angst, die sie empfinden vor diesen Versen oder diese Versen mitbringt. Denn diese Verse machen ihnen Angst. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen. Sie können diesen Versen nicht entfliehen. Dieser Tod oder diese Verse oder ihr eigenes Ende, ihr eigenes, was sie bloßstellen würde. In Surat al-Tawbah, die 9. Surah im Koran, heißt es, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. Mehrmals damit heißt es, und unter ihnen gibt es manche, die das und das. Und unter ihnen gibt es manche, die sagen das. Unter ihnen. So oft, Allah spricht über manche Heuchler, die es in Medina gegeben hat. Die ganze Surah geht darum, oder Großteil darum. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt die Heuchler bloß in der Gesellschaft, aber er nennt die Namen nicht. Er sagt, وَمِنْهُمْ, und unter ihnen gibt es manche, die sagen das und das. Alle, die anwesend waren, wissen schon, wer gemeint ist. Und unter ihnen gibt es manche, die das und das sagen. Bis ein Sahabi sogar sagte, ich erinnere mich nicht an den Namen, er sagte, die Verse waren so oft und unter ihnen gibt es die, bis wir gedacht haben, dass Allah wird jetzt im nächsten Vers die Namen tatsächlich erwähnen von diesen Menschen. Aber er hat sie nicht erwähnt, aus Barmherzigkeit vor ihnen, weil er ihnen Aufschub gibt, bis zu ihrem Tod. Er gibt den Menschen Aufschub, eben zu glauben. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor diesen Versen, weil sie Angst haben, sie zu hören. Sie wollen nicht bloßgestellt werden. Sie erkennen sich darin wieder, um dem Tod zu entfliehen, um dieser Bloßstellung zu entfliehen. Doch Allah umfasst die Ungläubigen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala jetzt nicht gesagt, Allah umfasst sie, die damit gemeint sind? Nein, weil der Vers ist allgemein. Allah umfasst alle Menschen. Und besonders jetzt geht es hier um die Ungläubigen. Sie werden kein Entrinnen haben. Der Mensch kriegt von Allah subhanahu wa ta'ala den Aufschub, bis der Todesengel kommt. Aber wenn der Todesengel gekommen ist, dann gibt es für jeden Menschen zwei Wege. Entweder den Weg ins Paradies oder den Weg in die Hölle. Es gibt keinen dritten Weg. Und Allah umfasst die Menschen. Sie haben in diesseits eben, solange sie leben, und sie wissen leider nicht, wie lange sie leben, oder Gott sei Dank wissen sie nicht, wie lange sie leben, aber danach gibt es eben kein Entrinnen mehr. Deswegen Allah umfasst nicht nur diese Ungläubigen, von denen man hofft, dass sie wieder glauben oder glauben werden, sondern umfasst überhaupt alle Ungläubigen. Und wenn man noch weiter geht, alle Menschen überhaupt. Und dann sagt er, der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Gemeint ist, dieser Blitz, diese Verse, dieser Iman, der herabgesandt wird, diese Bloßstellung, stellt sie beinahe bloß. Er reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedes Mal, wenn er ihnen Helligkeit bereitet, diese Verse, die herabgesandt worden sind, jedes Mal, wenn die Muslime einen Sieg erringen, oder die Verse, sie erhöhen im Stand, ja? Oder die Muslime reich werden, oder sie Kinder haben und Allah ihnen aus seiner Barmherzigkeit Kinder schenkt oder eine Ehefrau schenkt und so weiter, oder Vermögen schenkt, dann gehen sie in diese Helligkeit, in diesem Licht des Islam, dann gefällt es ihnen, Muslime zu sein. Dann mögen sie Muslime sein. Aber wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn plötzlich die Muslime meinetwegen eine Niederlage erleiden, früher oder damals oder heute, oder der Islam in einem Licht präsentiert wird, der nicht gut ist, wie zum Beispiel heutzutage, ja, wenn man ein Feindbild hat und es ein Nachteil ist, Muslim zu sein, dann plötzlich bleiben sie stehen, bleiben sie in ihrem Unglauben und wollen nicht mit den Muslimen weiterlaufen. Und das ist die Heuchelei. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er wollte, hätte er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht weggenommen. Und wodurch? Indem er ihnen noch mehr Verse herabgesandt hätte, indem er zu ihnen Verse herabgesandt hätte, die ihn bloßgestellt hätten. Dann so hätte Allah ihnen ihr Gehör und Augenlicht wegnehmen können, ganz. Und dadurch hätte er auch, wenn er wollte, durch die Verse und anders ihre Herzen versiegen können. Allah, wenn Allah wollte, nehme er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht, dann wären sie wie die erste Kategorie. Dann wären sie wieder taub, stumm und blind und sie könnten wieder den Weg nicht finden. Aber sie haben noch Augenlicht und sie hören noch und sie sehen noch. Und sie benutzen das aber nur, wenn es ihnen gut geht. Wenn sie einen Nachteil erleiden, dann benutzen sie diese Gehöre nicht. Und wenn Allah wollte, würde er auch ihnen diese Augen und dieses Herz und diese Ohren versiegeln und sie könnten diese Organe nicht mehr benutzen. Und Allah hat eben zu allem die Macht. Das ist ein warnendes Beispiel für die Menschen, die eben mit ihrem eigenen Glauben spielen oder mit ihrer eigenen Existenz spielen. Denn wenn man sich verinnerlicht, ist das Ganze kein Spiel. Das Ganze ist kein Spiel. Wir leben in dieser Welt, werden irgendwann mal sterben. Und wenn es nun mal nicht so ist, dass es gar nichts danach gibt, dann gibt es nur zwei Wege. Gibt eben den Weg, dass man Allah zufriedengestellt hat, oder den Weg, dass man Gott eben nicht zufriedengestellt hat. Es gibt keinen dritten Weg. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا